EFSF und ESM. Es hört sich hart an, aber die Feststellung ist leider nicht übertrieben, dass sich bei der Diskussion von Garantieinstrumenten, die die weiteren Verschuldungsmöglichkeiten der Südländer absichern sollen, eine gewisse Perversion des Denkens verbreitet hat. Selbstevident sollte eigentlich die Einsicht sein, dass die Südländer keine Schwierigkeiten hätten, ihren Kreditbedarf zu angemessenen Zinsen zu decken, wenn ihre Haushaltspolitik verlässlich und glaubwürdig wäre. Dass sie alle Instrumente besitzen, um ihre Haushaltspolitik entsprechend zu gestalten, habe ich bereits dargelegt. Wenn sie so verfahren würden, wären weder ein EFSF noch ein ESM je notwendig gewesen, noch würden sie in Zukunft notwendig sein. Denn die Anleihen dieser Länder wären dann für die Investoren auch ohne Bazooka im Hintergrund ausreichend attraktiv. Bei der Diskussion um die Verdoppelung des ESM von 500 Milliarden Euro auf 1 Billion im Januar 2012 fragte Holger Stelzner zu Recht: Warum muss eigentlich der ewige Euro-Krisenfonds aufgestockt werden, wenn Griechen, Iren, Portugiesen, Spanier und Italiener so hart sparen und reformieren, wie immer wieder behauptet wird? Die Antwort ist klar. Er müsste nicht nur nicht aufgestockt werden, er wäre dann sowieso ganz überflüssig. Die deutsche Politik ist aber nicht in der Lage oder nicht willens, in dieser Hinsicht ausreichend klare Botschaften zu vermitteln, die ja ganz höflich formuliert sein können. Als der italienische Ministerpräsident Monti und die IWF-Direktorin Christine Lagarde Ende Januar 2012 mit Unterstützung des französischen Präsidenten Sarkozy in einer offenbar konzertierten Aktion den öffentlichen Druck auf Deutschland erhöhten, einer Verdoppelung des Volumens des ESM zuzustimmen, und Christine Lagarde dazu in Berlin in öffentlicher Rede von Deutschland die Tugenden der entschiedenen Solidarität einforderte, äußerte sich Angela Merkel zu diesen Forderungen wie folgt. Und hinzufüge ich, dass Deutschland immer alles getan hat, wenn es jetzt so unbedingt notwendig wäre, den Euro zu schützen. Dieser Überschrift fühlen wir uns auch verpflichtet. Aber immer kaum, dass wir eine Neuigkeit gemacht haben, die nächste schon zu machen, das halte ich nicht für richtig. Das war keine klare Argumentation, sondern eine verquollen formulierte Schiebeverfügung, die eine inhaltliche Festlegung vermied. Entsprechend war die öffentliche Rezeption. Jeder las in ihre Aussage hinein, was er gerne hören wollte. Die Überschrift in der FAZ hieß: Merkel vorerst gegen zusätzliche Hilfen für bedrängte Euro-Staaten. Und die Financial Times titelte gleich: Germany open to boosting crisis fund. Damit war die Erhöhung des ESM quasi vorentschieden worden. Es wurde deutlich, dass Deutschland die endgültige Zusage nur zurückhielt, um seine Verhandlungsposition beim völkerrechtlichen Vertrag zur Durchsetzung verbindlicher Haushaltsnormen zu stärken. 2 Monate später gab Angela Merkel endgültig nach und erklärte am 26. März 2012 die Bereitschaft der Bundesregierung, EFSF und ESM für eine gewisse Zeit parallel laufen zu lassen, sodass das maximale deutsche Haftungsrisiko aus dem EFSF von 253 Milliarden Euro und von 190 Milliarden Euro aus dem ESM additiv auftreten. Die ursprüngliche deutsche Position wird damit in ihr Gegenteil verkehrt. Als sicher darf gelten, dass in einer nächsten Stufe des Nachgebens rechtzeitig vor dem Auslaufen des EFSF im Jahre 2013 auch dessen Garantien durch ein weiteres Nachgeben Deutschlands dauerhaft werden. Das würde natürlich alles nicht ausreichen, wenn es eines Tages wirklich darum ginge, Italien oder Spanien zu retten. Wolfgang Münchau nennt deshalb in der Financial Times den erweiterten Rettungsfonds zu Recht ein Toy Gun. Und der OECD-Generalsekretär Angel Gurría wiederholte seine Forderung nach einer Brandmauer im Umfang von 1 Billion Euro.